D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wir haben eben schon über die Ereignisse in Paris der letzten Stunden gesprochen. Gestern Abend gab es nochmal Panik in der Pariser Innenstadt. Schüsse wurden gehört. Gott sei Dank war es nur ein Fehlalarm. Und nach den Anschlägen in Paris hat die französische Polizei einen Verdächtigen ausgemacht. Abdeslam Salah, der 26-Jährige, gilt als gefährlich und soll auf der Flucht sein. Wir schauen jetzt mal, was im Netz währenddessen passiert sind. Und das machen wir in einem dreiteiligen Netzrückblick mit Netzautorin Martina Schulte. Womit fangen wir denn an? Wir fangen an mit einem Blick auf die Opfer der Attentate. Die Behörden haben ja gerade die traurige Aufgabe fast vollendet, die Opfer der Anschläge zu identifizieren, die aus 26 verschiedenen Nationen stammen. Meine Freundin Lena hat dazu bei Facebook Folgendes geschrieben. Ich weiß schon, Analyse, Diskurs, Politik, Reaktionen, Selbstvergewisserung in alle Richtungen, Werteverteidigung in alle Richtungen, Medienkritik, Prognosen, alles notwendig und verständlich, aber das ändert nichts daran, dass diese Menschen es sind, um die es geht. Und dazu hat sie einen Link gestellt zum Guardian, der in kurzen Porträts über einige der Toten von Paris berichtet. Eines der Opfer ist Nick Alexander, der Merchandising Manager der Eagles of Death Metal. Ja, das ging auch durch die sozialen Medien. Der wurde von seiner Freundin Paulina Buckley auf Facebook relativ verzweifelt gesucht. Ne? Genau, er war mit einer Ex-Freundin zusammen im Bataclan bei dem Konzert gewesen und diese Ex-Freundin erzählt eben, dass sie zusammen mit ihm auf dem Fußboden gelegen hat, dass sie dort Schutz suchten, als die Attentäter zu schießen begannen. Sie selbst wurde in die Beine getroffen und lag neben ihm und er ist dann letztendlich ja in ihren Armen gestorben. Und seine Freundin Helen Wilson schrieb später bei Facebook, "You are and always will be the love of my life, Nick Alexander." Sie schreibt hier noch Fuck Terrorism. Ja. Und ich habe dir das Foto hier mal mitgebracht. Guck mal, das sind die beiden, Nick und Paulina. Ja, wenn man die sich jetzt irgendwie hier so anschaut oder auch andere Fotos von Opfern auf Twitter oder Facebook anschaut, da denkt man ja irgendwie schon so, das sind so Typen wie du und ich, ne? Das hätten auch wir sein können. So, ne? Ja, also ich war vor einem halben Jahr auch noch im Bataclan gewesen sogar. Ne? Und ich muss auch sagen, ich fühle mich natürlich deswegen zugegebenermaßen auf eine sehr direkte Art und Weise betroffen, natürlich anders als beim Anschlag in Mumbai oder Bagdad. Aber ich kann auch diese Kritik verstehen, die von syrischen, libanesischen oder indischen Twitterati viel geäußert worden ist. Von Karuna Esara Panik zum Beispiel, einer Bloggerin aus Delhi. Ihr Vater stammt aus Beirut und sie hat dieses Pray for the World Gedicht geschrieben, das auch viral ging. Sie schreibt ja darin, es ist nicht Paris, wofür wir beten sollen, es ist die Welt, für die man beten muss. Eine Welt, in der die Medien den Bombenattentaten von Beirut zwei Tage vor Paris keine Aufmerksamkeit schenken. Oder eben der Bombe in Bagdad, die niemanden dazu bringt, sein Status-Update in Bagdad zu ändern. Es gab ja auch, man muss eigentlich sagen, mal wieder viel Kritik an den sozialen Medien, Voyeurismus, falsche Fakten. Und dass all die Leute, die jetzt Peace for Paris twittern oder ihre Profilbilder in den Farben der französischen Flagge tauchen, nur Couch-Potato-Aktivisten sind, dass das nur alles billige Selektivismus sei, was da passiert, der ja am Ende niemandem hilft, ne? Ja, und ich kann mich halt dieser Meinung eigentlich nicht anschließen. Ich halte es da eher mit Lulu Chang, die bei Digital Trends schreibt, die Anschläge in Paris hätten einmal mehr gezeigt, dass es diese Momente der Tragödie seien, in denen die Kraft und die Menschlichkeit von Social Media deutlich werden. Also wo die Leute diesen Gedanken von Social Media leben, auf dem Höhepunkt ihrer schöpferischen Kraft sind, schreibt sie. Klar gab es viele fremdenfeindliche, hetzerische, blutige oder sachlich falsche Posts und Blog-Einträge oder... Ja, dumme Posts hier, ne, habe ich auf Facebook gesehen, zum Beispiel von Matthias Matusek von der Welt oder ne, dem Politiker Markus Söder. Ne? Genau, da haben sich ja auch alle total drüber aufgeregt. Und klar, natürlich haben Social Media solchen Leuten irgendwie eine Bühne geboten, aber ich finde, es stimmt einfach eher, was der BBC Technology Correspondent Dave Lee schreibt hier, dass Social Media uns alle daran erinnert, in diesen dunkelsten Stunden menschlichen Versagen, sagt er so, dass die Weltgemeinschaft einen unbreakable Spirit habe. Und damit meint er dann auch so Tweets wie hier zum Beispiel den Eiffelturm als Peace-Symbol oder die Hashtags Nous sommes unis oder Pray for Paris, Pray for the World, Peace for Paris und so weiter. Genau, oder dieses kleine Mädchen aus Mumbai, der Stadt, die ja selber vor kurzem noch Schauplatz eines blutigen Bombenanschlags war, und das hält eine Papptafel in die Kamera, auf der steht, ich weiß, dass ihr alle Angst habt, haben wir auch, aber zusammen sind wir unbesiegbar. Martina Schulte mit dem ersten Überblick über das, was am Wochenende im Netz passiert ist nach den schrecklichen Terroranschlägen in Paris. Vielen Dank dafür. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?